1964. Pop goes politics. Das Gros der Bundesbürger treibt 1964 weiterhin auf einer Woge materiellen Wohlstands, blickt stolz auf die vollbrachte Leistung und mit Optimismus in die Zukunft. Wir sind wieder wer. Mit dieser Formel bringt Bundeskanzler Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, das gewachsene Selbstbewusstsein auf den Punkt. Politische und gesellschaftliche Konflikte werden systematisch verdrängt oder verleugnet. Die Auseinandersetzung mit dem Hitlerfaschismus findet daher vor allem auf der Bühne und in der Literatur statt. Autoren wie Heinrich Böll, Günter Grass und Alfred Andersch fordern vom Nachkriegsdeutschland die Anerkennung politischer und moralischer Schuld ein. Und auch die Jugend begehrt auf. Verwundert, ohne den Zündstoff zu erkennen, blicken die Eltern auf ihre Kinder, die sich die Haare wachsen lassen, die herkömmliche Kleiderordnung missachten, unbekümmert mit sexuellen Fragen umgehen und der als primitiv verfemten Popmusik verfallen sind. Was sonst noch geschieht? Im Oktober kommt es, für die westliche Welt überraschend, zu einem Machtwechsel in Moskau. Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow muss gehen. Als Regierungschef folgt ihm Alexei Kosygin, als Parteichef Leonid Brezhnev. In Den Haag wird die Ausstellung Neue Realisten und Pop Art gezeigt. Sie bringt erstmals Arbeiten von Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Jasper Johns nach Europa, die sich von amerikanischem Expressionismus der 1950er Jahre bewusst abgrenzen und motivisch mit Alltagskultur beschäftigen. In Deutschland hat sich die Anzahl der Kraftfahrzeuge seit 1950 nahezu versechsfacht. 11.284.000 motorisierte Gefährte drängeln sich 1964 auf den Straßen. 1950 waren es lediglich gut 2 Millionen gewesen. In München und Hamburg ist die Dichte der Personenwagen mit Abstand am höchsten. In der bayerischen Landeshauptstadt kommen 271 Automobile auf einen Quadratkilometer. In der Hansestadt 204. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 29. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.